Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Löcher im Käse. Ich suchte in meinem Schreibtisch vergeblich nach einer Sauerstoffmaske. Als Privatdetektiv kommt man ganz schön herum. Und nicht überall ist die Luft, die man atmet, sehr angenehm. Mein neuer Fall führte mich in eine Käserei. Doch Herr Bühlmann, der mich empfing, roch nach Hautcreme, und das Büro, in dem er residierte, war keine Käseglocke, sondern ein kühler Raum voller Bilder. Schön, dass Sie so schnell kommen konnten. Es klang ja auch ziemlich dringend. Ja. Sicher haben Sie schon davon gehört, dass es immer häufiger vorkommt, dass Betriebe erpresst werden. Tatsächlich? Hat Ihr Betrieb etwa ein paar Leichen im Keller? Nein, nein. Unser Betrieb hat einen makellosen Ruf. Sie wissen sicher, dass die Wirtschaftslage allgemein nicht rosig ist. Sie verkaufen ja auch keine Rosen, sondern Käse, wenn ich mich nicht täusche. Richtig, ein Naturprodukt. Wir legen Wert darauf, dass unser Käse ein einwandfreies biologisches Produkt ist, von der Milch bis zur Verpackung. Wunderbar. Aber ich mag keinen Käse. Sie können sich Ihren Werbespot sonst wohin stecken. Verstehe. Sehen Sie hier, das erhielt ich vorgestern. Per Post. Zeigen Sie mal. Ja, interessant. Wir haben die Mittel und Möglichkeiten, Ihren Käse mit Listerien zu verseuchen. Wir verzichten auf unser Angebot, wenn Sie uns Franken 100.000 zukommen lassen. Mit freundlichen Grüßen, Ihre Erpresser. Innen. Innen? Da steht Erpresser innen, mit einem großen I. Tatsächlich. Die schrecken vor gar nichts zurück. Ein seltsamer Brief, finden Sie nicht? Hübsch ausgeschnittene Buchstaben. Verzichten wir auf unser Angebot mit freundlichen Grüßen. Entweder haben die Leute einen Knall oder sie halten sich für besonders raffiniert. Wobei das eine das andere nicht ausschließt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich den Brief ernst nehmen soll. Andererseits wäre es für unseren Betrieb eine Katastrophe, wenn unser Käse mit Listerien befallen wäre. Was sind das für Dinger, diese Listerien? Stäbchenbakterien. Vor einigen Jahren musste ein anderer Betrieb den Käse zurückziehen wegen Listerienbefall. Sind diese Bakterien gefährlich? In der Regel harmlos. Sie können zu Magenverstimmungen führen. Bei älteren Menschen aber auch zu schwerwiegenden Krankheitssymptomen bis zum Tod. Und wie kommen die Dinger auf den Käse? Die Produktionsanlagen müssten verseucht werden. Das heißt, die Erpresser müssten Zugang zum Betrieb haben. Ja. Es sei denn, sie würden einfach in den Kaufhäusern den Käse verseuchen. Verstehe. Darf ich den Erpresserbrief behalten? Selbstverständlich. Und dann würde ich mich gerne ein wenig bei Ihren Mitarbeitern umhören. Muss das sein? Ich möchte nicht, dass meine Mitarbeiter verunsichert werden. Ich versprach ihm diskret vorzugehen. Die Käserei sah aus wie irgendeine Fabrik. Es gab weder Kühe noch sonst etwas, das nach Landwirtschaft aussah. In einem riesigen Metallzuber, der sich maschinell drehte, lag eine dicke, weißlich-gelbe Masse. Ich hielt mir vorsichtshalber die Nase zu. Zuerst knöpfte ich mir zwei Facharbeiter vor, die aber nur gerade so viel Substanzielles sagten, wie auf einer halben Seite einer Boulevardzeitung steht. Dann traf ich einen Gastarbeiter, der etwas gesprächiger war. Es wird Zeit, dass sich endlich jemand um uns kümmert. Die Arbeitsbedingungen in diesem Betrieb sind katastrophal. Wieso? Zwingt man Sie in der Mittagspause Käse zu essen? Na nein, aber es gibt keine Pausen und dauernd Überstunden, die nicht bezahlt werden. Und der Chef sagt bloß, wem das nicht passt, der kann ja gehen. Haben Sie keine Gewerkschaft? Wer in die Gewerkschaft will, wird entlassen. Die anderen schweigen, aus Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren. Er ereiferte sich noch eine Weile. Die anderen Arbeiter taten so, als ginge sie das alles nichts an. Nur eine Frau nickte ab und zu heftig und wandte sich dann wieder ihrer Arbeit zu. Ich suchte noch einmal das Büro von Bühlmann auf. Unsinn, Maloney. Die Arbeitsbedingungen sind nicht schlechter als anderswo. Wir müssen schließlich konkurrenzfähig bleiben. Denken Sie nur an Europa. Ich denke ab und zu an Europa, aber was hat das mit dem Käse zu tun, den Sie mir auftischen? Die Gewerkschaft, das ist nicht gut für die Leute. Ich versuche Ihnen beizubringen, unternehmerisch zu denken. Das hat Zukunft. So gesehen überrascht es mich nicht, dass Sie erpresst werden. Sie glauben doch nicht etwa... Moment. Das könnte sein. Was könnte sein? Und weshalb? Piller hieß der Mann. Ich musste ihn vor einem Monat entlassen, weil er häufig unentschuldigte Arbeit fernblieb. Er gab mir die Adresse des Mannes. Meine Abneigung gegen Käse wurde nur noch durch meine Abneigung gegenüber Leuten wie Bühlmann übertroffen. Ich besuchte Herrn Piller und traf einen Mann, dessen käsiges Gesicht in der ganzen Stadt berüchtigt war. Sind Sie wieder unterwegs zum Leichenschmaus, Maloney? Wieso? Welche Leiche wird dann gerade von Ihren Jungs verspeist? Piller hieß der Mann. Erstochen, Sie werden es nicht glauben, Maloney. Ich muss, wohl oder übel. Das Messer, Maloney, ist kein gewöhnliches Messer. Der Mann wurde mit einem Käsemesser erstochen. Fragt sich nur, ob der Herr Gorgonzola oder Frau Emmentaler dahinter steckte. Polizisten haben einen seltsamen Humor, wenn sie überhaupt einen haben. Ich sah mir den Toten an. Er lag auf einem Teppich und seine linke Hand hielt den Telefonhörer umklammert. Der Käse begann langsam Fäden zu ziehen und es war höchste Zeit, diese Fäden in die Hand zu nehmen. Während sich die Polizisten die Wohnung und die Leiche genauer ansahen, kam eine junge Frau, die neugierig ihren hübschen Kopf in alle Zimmer steckte. Der Polizei war das gar nicht recht. Moment mal, wer sind Sie und was machen Sie hier? Ich heiße Kündig und ich bin Journalistin. Journalistin? Sie haben doch nicht etwa den Polizeifunk abgehört. Das ist strafbar. Was ist hier eigentlich los? Weshalb lässt man mich nicht zu Herrn Piller? Der Tote möchte nicht gestört werden. Herr Piller ist tot? Ja. Wie gut kannten Sie den Mann? Er rief mich letzte Woche an und wollte mit mir etwas besprechen. Interessant. Und was wollte er mit Ihnen besprechen? Ist es ein Verhör oder was? Ganz ruhig, Frau Kündig, ganz ruhig. Herr Piller ist ermordet worden. Ermordet? Und das sagen Sie mir erst jetzt? Moment mal, wo wollen Sie hin? Zu meinem Wagen, meinen Fotoapparat holen. Das könnte Ihnen so passen, Sie bleiben hier. Wenn's recht ist, gehe ich dafür. Nein, Maloney, Sie bleiben auch hier. Der Polizist führte uns in ein Zimmer und ließ uns dann allein. Ich hatte zwar keinen blassen Schimmer, was er noch von mir wissen wollte, aber Polizisten soll man nicht allzu häufig widersprechen, also fügte ich mich. Frau Kündig sah nervös auf ihre Uhr. Ich hatte ja keine Ahnung, was für eine heiße Geschichte das ist. Hat Herr Piller Ihnen gesagt, weshalb er Sie sprechen wollte? Es ging um einen Skandal am Arbeitsplatz von Herrn Piller. Er sagte, er hätte Informationen, die mich interessieren würden. Wollte er Geld für die Informationen? Davon war nicht die Rede, aber heute will jeder Geld für Informationen. Sie gehören wohl auch zur Sorte der Scheckbuch-Journalistin. Schön wär's. Aber mein Verlag hat schon Mühe, die Spesen zu bezahlen. Hat dieser Piller schon früher für Sie gearbeitet? Nein. Ich bin auch noch nicht lange in dem Geschäft. Wie lange werden die uns hier noch festhalten? Es dauerte noch eine Weile. Ich aß unterwegs ein Sandwich und landete dann wieder in der Käserei. Herr Bühlmann saß noch immer in seinem Büro. Er war nicht sympathischer geworden in der Zwischenzeit. Das ist unfassbar. Eine Tragödie. Wie gut kannten Sie diesen Piller? Nicht sehr gut. Er arbeitete nur ein paar Monate hier. Ein sehr interessierter Mitarbeiter, allerdings auch sehr unzuverlässig. Es deutet einiges darauf hin, dass er in Ihrem Betrieb auf etwas gestoßen ist, das er publik machen wollte. In meinem Betrieb? Undenkbar. Vielleicht störte es ihn, dass Ihre Mitarbeiter ohne Schutzmaske dem Käsegestank ausgeliefert sind. Das ist doch absurd. Was könnte er sonst herausgefunden haben? Sie glauben doch nicht etwa, dass ich etwas mit dem Tod von Herrn Piller zu tun habe. Der Mann wurde mit einem Käsemesser erstochen. Mit einem Käsemesser? Geht das überhaupt? Offenbar geht das. Hat sich eigentlich der Erpresser wieder bei Ihnen gemeldet? Ja. Er fordert jetzt 200.000. Und ein Fluchtauto. Ein Fluchtauto? Ja, verrückte Sache, nicht? Ich glaube nicht, dass das eine ernste Sache ist. Vielleicht ist die Ermordung von diesem Piller auch keine ernste Sache. Sie glauben, dass da ein Zusammenhang besteht? Sie werden erpresst und ein Mitarbeiter, den Sie kürzlich entlassen haben, wird ermordet. Da dürfen Sie sich nicht wundern, wenn ich einen Zusammenhang zwischen den beiden Ereignissen vermute. Ich habe ein Alibi. Das können Sie sich für die Polizei aufsparen. Sie haben doch nicht etwa der Polizei etwas von der Erpressung gesagt. Wenn das publik wird, bin ich ruiniert. Die Käsekonsumenten werden mit Panik reagieren. Herr Bühlmann wurde weiß wie ein Rahmschmelzkäse. Ich ließ ihn stehen und ging in eine Telefonkabine. Es dauerte eine Weile, bis ich herausfand, bei welcher Zeitung Frau Kündig arbeitete. Sie war nicht anwesend. Ich versuchte es bei ihr zu Hause. Das Auto, das vor dem Haus stand, gehörte zur städtischen Verwaltung. Das ging aber schnell, Maloney. Wer zum Teufel gibt Ihnen immer die Tipps, wo gerade wieder ein Verbrechen begangen wurde? Ist Frau Kündig ermordet worden? Beinahe. Sie ist schwer verletzt, hat aber gute Überlebenschancen. Ziemliches Durcheinander in der Wohnung. Allerdings, die Täter haben die ganze Wohnung durchsucht, ziemlich systematisch. Was sie da wohl gesucht haben? Eines ist jedenfalls klar, diese Frau Kündig hat uns nicht die ganze Wahrheit gesagt. Da hatte er vermutlich sogar recht. Der Fall stank langsam zum Himmel. Und das hatte nicht nur mit dem Käse zu tun. Langsam hatte ich den ganzen Käse satt, aber es half alles nichts, ich musste mich erneut zu Bühlmann begeben. Er war nicht sehr erfreut, mich schon wieder empfangen zu müssen. Kündig, sagten Sie? Nie gehört. Die Frau war Journalistin. Klingelt's da bei Ihnen? Nein. Dieser Piller hat etwas herausgefunden und er wollte seine Informationen Frau Kündig verkaufen. Und jemand gefiel diese Idee nicht. Sie verdächtigen noch immer mich. Ist doch idiotisch. Ich habe Sie schließlich engagiert. Allerdings, für eine obskure Erpressergeschichte. Das ist keine obskure Geschichte. Der Mann wurde vor 2 Stunden verhaftet. Interessant. Hatte er eine Ladung Listerien dabei? Das weiß ich nicht. Er versuchte, sich mit verstellter Stimme in den Betrieb einzuschleichen. Er hielt ständig ein Taschentuch vor den Mund. Scheint fast so, als hätte er den Anfängerkurs für Erpresser geschwänzt. Ich habe Ihnen einen Scheck ausstellen lassen. Die Geschichte hat sich erledigt. Das sagt sich so leicht, wenn man bloß an seinen eigenen Käse denkt. Ich hatte aber noch eine Leiche am Hals und eine Schwerverletzte im Bett. Letztere besuchte ich dann auch. Ich habe Ihnen nicht die Wahrheit gesagt, Maloney. Das habe ich mir beinahe gedacht. Ich habe von Herrn Piller Material erhalten. Einige Notizen und Kopien. Nichts, womit ich eine Story hätte machen können. Er wollte eine schöne Stange Geld für die Information. Um was geht es denn? Verseuchten Käse? Käse? Nein, wie kommen Sie darauf? Piller sagte doch, dass er an seinem Arbeitsplatz einem Skandal auf die Schliche gekommen sei. Ja, aber was hat das mit Käse zu tun? Piller arbeitete in einer Käserei. Tatsächlich? Ich weiß nur, dass er in einer Fabrik für Kunststoffe gearbeitet hat. Das umliegende Fabrikgelände ist seit Jahren mit hohen Schadstoffen belastet. Eigentlich müsste die Fabrik geschlossen werden. Und weshalb wird sie es nicht? Weil die Firma in der Gegend der größte Arbeitgeber ist. Und wie heißt die Bude? Hier. Ich habe Ihnen die Adresse aufgeschrieben. Übrigens bin ich mir beinahe sicher, dass eine Frau auf mich geschossen hat. Ich nahm den Zettel mit der Adresse und machte mich auf den Weg. Es war ein größeres Fabrikgelände, das zwischen einigen Bauernhöfen lag. Ziemlich idyllisch. Es wunderte mich nicht groß, dass ich von einer Frau empfangen wurde. Mein Mann ist der Patron des Unternehmens. Aber er hat Herzbeschwerden und weilt im Moment zur Kur. Ich will es kurz machen, Frau Haas. Frau Kündig lebt und sie weiß, wer auf sie geschossen hat. Ich brachte es nicht übers Herz, ein zweites Mal abzudrücken. Ich hatte plötzlich das Gefühl, neben mir zu stehen. Und was ich da sah, erschütterte mich. Kein Wunder. Sie sahen eine Mörderin. Dieser Mann rief mich an. Er forderte 500.000. Er hatte geheime Unterlagen. Unser Betrieb ist verschuldet. Mein Mann hat all sein Geld in den Betrieb gesteckt. Ich wollte nicht, dass er etwas von der Erpressung erfährt. Man hätte die Fabrik geschlossen. Mein Mann hätte das nicht überlebt. Und da nahmen sie das Käsemesser und stachen zu. Es war verrückt, ich weiß. Er sagte, dass er einen Teil des Materials schon an diese Journalistin weitergegeben hat. Dann werde ich mich jetzt nach unten begeben. Und das tat sie dann auch. Was danach kam, war ein Lehrstück in Sachen gelebte Demokratie. Frau Haas wurde für unzurechnungsfähig erklärt und interniert. Ihr Mann kurierte sein Herz und irgendwie brachten es die Politiker fertig, dass die Fabrik auch heute noch auf dem verseuchten Boden steht. In der Gegend dort zu leben ist zwar ungesund, aber dafür ist niemand arbeitslos. So geht das.